dass er verrecke, ist mein letzter Wille. Er ist der Erzfeind, hört ihr, das ist wahr. Ich kann es sagen,